Und unser Gast ist heute Abend Egon Bahr. Herr Bahr, recht herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns heute ein kleines Interview zu geben. Was treibt Sie denn eigentlich hier nach Ibbenbüren? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe ein kleines neues Buch geschrieben, Der Deutsche Weg. Und nach der Buchmesse in Frankfurt ist man sozusagen verpflichtet, gegenüber dem Verlag auch, das Buch vorzustellen. Und dann gibt es Lesereisen. Und die Lesereise führte mich gestern nach Dortmund und heute nach Ibbenbüren. Sie waren als Kind, hatten Sie da immer schon den Traum, auch Politiker zu werden? Um Gottes Willen natürlich nicht. Wie kann man sich sowas vornehmen? Das ist also fast absurd, immer noch in meinen Augen. Nein, ich wollte Musiker werden. Ich wollte Musik studieren. Aber unser Führer und Reichskanzler war dagegen, weil ich eine jüdische Großmutter hatte. Ach, und deswegen, ich habe also so ein bisschen auch in Ihrer Vita versucht zu lesen, durften Sie dann auch nicht das Konservatorium oder die Universität besuchen, um Musik zu studieren? Richtig. Ich bin dann zu Rheinmetall Borsig gegangen, habe Industriekaufmann gelernt, das ist ja ein ordentlicher Beruf. Dann war ich 2 Jahre bei der Wehrmacht. Na, und dann habe ich nach dem Ende des Krieges eben Geld verdienen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste Geld verdienen. Und habe das Einzige gemacht, wovon ich glaubte, ich könnte es, nämlich schreiben, also wurde ich Journalist. Dann habe ich erst gelernt, dass ich nichts konnte. Und dann kamen die Amis nach Berlin und dann habe ich gelernt, wer, wie, wo, was, möglichst im ersten Satz und das alles möglichst kurz. Und dann habe ich gelesen, Sie können Steno, obwohl Sie es quasi gar nicht gelernt haben. Wie ist sowas möglich? Mein Vater war ein begeisterter Pädagoge und ein begeisternder Pädagoge. Und ich habe vom Zuhören gelernt, schon als Knabe, und habe in der Schule schon Stenografie geschrieben, so wie andere Langschrift schreiben, das heißt ohne nachzudenken. Es hat mir als Journalist ungeheuer geholfen. Es hat mir bei den Verhandlungen in Moskau ungeheuer geholfen. Natürlich auch in Ostberlin. Sie waren also dem Nationalsozialismus, wenn ich noch so ein bisschen zurückgreifen darf, kritisch gegenüber oder waren Sie als junger Mann, wie Sie in die Zeit hineingeboren wurden, auch voller Hurra? Nein, holla, hurra nicht, aber es hat mir ungeheuer imponiert, was die gemacht haben. Also ich hatte ja gelesen, nicht in dem Ersten Weltkrieg hat man 4 Jahre vergeblich versucht, Frankreich zu besiegen und danach war das in 6 Wochen erledigt. Donnerwetter. Und 14 Tage für Polen, Donnerwetter. Und danach noch Norwegen und Dänemark und ein bisschen der Balkan, Jugoslawien, Griechenland. Und mein Vater hatte mir gesagt, wenn Hitler an die Macht kommt, ist das Krieg. Und nun kam der an die Macht und es war kein Krieg und es waren 36 die Olympischen Spiele und alle kamen, haben ihren tiefen Diener gemacht. Mein Vater war sehr enttäuscht und dann kam 38. Sudetenland wurde genommen, es war immer noch kein Krieg und 39 war er aber, wie gesagt, mit ungeheuren Erfolgen. Und erst 1941, als ich zum ersten Mal die Russland-Fanfare hörte, hatte ich das Gefühl, als ob die Erde anfängt zu beben. Da wusste ich, das können wir nicht gewinnen. Und von da an war ich sicher, A, dass wir den Krieg verlieren würden, B, dass ich meinem Vater künftig immer glauben sollte. Und nach dem Krieg, das haben Sie eben schon gesagt, haben Sie dann angefangen zu schreiben. Sie sind dann auch zur Berliner Zeitung gegangen. Warum sind Sie da nicht geblieben? Weil die kommunistischen Immigranten aus Moskau zurückkamen. Mit den Russen habe ich mich ganz gut verstanden. Mit den Kommis, die da zurückkamen, weniger. Dann bin ich einfach mit Helmut Kindler zusammen, der damals auch später einen großen Verlag gegründet hat, haben wir uns abgesprochen, wir bleiben einfach zu Hause. Und eines Tages klingelte es an meiner Tür und vor mir stand ein Fremder in amerikanischer Uniform und sagte, hallo Egon. Und es stellte sich heraus, es war der Sohn einer befreundeten Familie, die 1937 oder 36 über Paris nach New York gegangen waren. Vater war dort umgekommen bei einem Autounfall und er war als Sergeant der amerikanischen Armee zurückgekommen, hatte uns gesucht, gefunden und gesagt, was machst du? Ich sage, nicht. Ich dachte, komm doch zu uns, wir machen eine Zeitung. Das wurde die Allgemeine Zeitung. Das war eine tolle Zeitung. Mit der ersten Nummer im August 1945 ließ sie die erste Atombombe platzen. Und mit der zweiten Nummer beendete sie den Zweiten Weltkrieg. Wer kann das schon von sich sagen? Herr Bahr, wir haben also jetzt gehört, was Sie nach dem Krieg gemacht haben, wie Sie angefangen haben, die Zeitung zu schreiben. Wie sind Sie dann zum RIAS gekommen? Das war ganz einfach. Die haben mich, ich war für den Tagesspiegel in Bonn und der Rias hat sich angeschlossen und hat gesagt, ich sollte Kommentare machen aus Paris zum Beginn der Schumann-Plan-Konferenz, also Beginn der europäischen Entwicklung 1950. Und als ich zurückkam, waren die so begeistert davon, dass sie mir ein gutes Angebot gemacht haben, viel besser als das, was ich vom Tagesspiegel weg hatte. Und Sie waren sogar ein Jahr Chefredakteur, ist das richtig? Ich war ein Jahr Chefredakteur in der Zeit, die besonders spannend war, nämlich 1953-54. Das begann mit dem Tode Stalins, das ging weiter mit dem 17. Juni, das ging weiter mit dem Tod von Ernst Reuter und endete mit der Viererkonferenz in Berlin. Und wann und warum sind Sie zur SPD gekommen? Das ist eine fabelhafte Frage. Ich bin von Schumacher abgewiesen worden, damit ich nicht angerechnet werde für die SPD auf die Quoten bei den Rundfunksendern. Ich bin von Brandt abgewiesen worden, weil er gesagt hat, Sie machen sich ganz falsche Vorstellungen von dem, wie man eine Partei von innen verändern kann. Von außen kann man das auch. Und als dann 1956 Ungarn passierte und die SPD idiotisch in meinen Augen reagierte, bin ich zu Brandt gegangen und habe gesagt, hören Sie mal, ich bestehe jetzt darauf, in die Partei einzutreten. Sie kriegen nämlich nächstes Jahr einen schrecklichen um den Hut. Und darauf sagt er, na gut, wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. So bin ich in die SPD gekommen. Dann machen wir mal so einen kleinen Sprung. Dann sind Sie in den 60ern von Willy Brandt ja gefragt worden, ihn zu unterstützen, richtig? Ja, ich bin dann Leiter des Presse- und Informationsamtes im Land Berlin geworden, im Schöneberger Rathaus. Und habe dort als erstes Großes natürlich das Erlebnis des Mauerbaus gehabt, 1961. Und weil es uns niemand half, dieses Scheißding wegzukriegen, nicht? Haben wir dann selbst angefangen nachzudenken, wie man es wenigstens durchlässig machen könnte. Das war dann der Anfang dessen, was später Ostpolitik wurde. Und während dieser Zeit haben Sie doch auch diesen Vortrag gemacht, Wandel durch Annäherung. Ist doch, wenn ich mal kurz sagen darf, die These, Sie waren überzeugt, also dass es eine rhetorische Verdammung der Ostzone zu keinen Veränderungen führt, sondern nur ein Wandel durch Annäherung zu erreichen war. War das auch so mit ein Meilenstein auf das, was Sie soeben sagten, dass die Ostpolitik das ist, dass Sie also gesagt haben, man muss verhandeln? Wir hatten noch kein fertiges Konzept, aber wir wussten, in welche Richtung es gehen würde. Und Wandel durch Annäherung war die Methodik. Man muss sich dem Gegner zuwenden, wenn man etwas von ihm will. Und wir wollten ja letztlich dann sogar die Einheit. Und wir haben dann erst während der Großen Koalition, also 66 bis 69, als Chef des Planungsstabes im Auswärtigen Amt, aus diesem Ansatz und dieser Methodik ein fertig durchgearbeitetes Konzept der Ost- und Entspannungspolitik gemacht. Moskauer Vertrag kam dann, Warschauer Vertrag, Berlin-Abkommen, Vier Mächte, Transitabkommen und Grundlagenvertrag. Der sollte halten, solange es die deutsche Teilung gab. Hat er auch. Bin ich heute noch stolz drauf. Da muss ich mal so ein bisschen nachfragen. Wie muss man sich das vorstellen, den Moskauer Vertrag? Sind Sie also, Sie haben sich was überlegt, wie kann man eventuell eine Annäherung schaffen? Sie sind dann nach Moskau gefahren. Fallen Sie dann, ich sage jetzt mal ganz platt, mit der Tür ins Haus oder versuchen Sie immer so Schritt für Schritt bei den jeweiligen Diplomaten vorzufühlen, wie ist die Stimmung und was muss man da machen? Also die Arbeit des Planungsstabes zur Ausarbeitung des Konzepts hat 2 Jahre gedauert. Das heißt, wir haben jeden Faktor und jedes Land genau durchgenommen unter dem Gesichtspunkt, was sind dessen Interessen. Es hat während der ganzen Verhandlungen in Moskau keine einzige Frage von Herrn Gromyko gegeben, die wir nicht vorher in Bonn durchgedacht hatten. Das heißt, ich bin hingekommen mit einem fertigen Konzept und konnte auf jede Frage Antwort geben. Und ich war neugierig und sehr, sehr gespannt, ob es funktionieren würde oder nicht, und habe festgestellt, dieses große, schwere Schiff Sowjetunion hatte sich auf falsche Sachen festgelegt, die logisch nicht haltbar waren. Aber es war sehr schwer, die umzusteuern, und das brauchte Zeit. Das heißt, ich bin eigentlich mit dem Konzept rausgekommen, mit dem ich reingegangen bin, und zwar deshalb, weil letztlich die große Sowjetunion daran interessiert war, mit dem größeren Teil Deutschlands, die richtigen Deutschen, haben sie gesagt, ins Geschäft zu kommen. Und das hat dann die DDR bezahlen müssen. Waren denn diese Verhandlungen, waren die denn nicht auch unheimlich mutig, sage ich mal? Das hätte ja auch schief gehen können. Was wäre dann passiert? Dann wäre ich nach Hause gegangen, hätte neu nachdenken müssen. Was war dann jetzt der Grund dazu, den Deutschen Weg zu schreiben, das Buch, was Sie jetzt gleich wohl vorstellen? Wir haben eine völlig veränderte Situation und müssen völlig neu nachdenken. Die völlig veränderte Situation besteht aus dem Ende des Ost-West-Konflikts, einschließlich Ende der Sowjetunion. Wir haben keine Bedrohung mehr, wir sind von Freunden umzingelt. Und der zweite Punkt ist, wir sind zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs voll souverän geworden. Wir sind letztverantwortlich geworden für das, was wir tun, unterlassen, machen oder nicht machen. Wir können uns nicht mehr hinter dem Rücken anderer verstecken. Wir sind erwachsen, wie ein junger Mensch, der volljährig wird. Das nennt man in der Geschichte der Staaten souverän. Und deshalb ist das für viele ungewohnt. Bedeutet es unter dem Strich, dass wir nun endlich normal werden müssen und wie jeder andere Staat seinen Weg verfolgen müssen. Es nützt nichts. Die Vergangenheit ist vergangen. Wir können uns in den Entscheidungen von heute für morgen nicht auf die Vergangenheit berufen. Wir können nicht immer in die Vergangenheit gucken. Die Franzosen gingen ihren Weg, die Engländer, die Italiener, die Amis sowieso, die Russen auch, die Deutschen auch. Es geht gar nicht anders. Wir sind eigentlich verpflichtet, endlich normal zu werden und unsere Interessen zu vertreten, wie jeder andere auch. Warum in der Hauptsache mit Frankreich? Ja, weil Frankreich und Deutschland die beiden wichtigsten Staaten in Europa sind. Und ich bin der Auffassung, Europa muss sich auch von Amerika emanzipieren. Der junge Mensch, der sich von seinen Eltern emanzipiert, wird nicht zum Gegner oder zum Feind seiner Eltern. Wir auch nicht gegenüber Amerika. Sie haben es ja nicht getan um alles in der Welt. Wir haben viel zu verdanken, die uns übrigens auch. Aber ich habe die Vorstellung einer Arbeitsteilung, wobei die Amis die Überlegenen sind, militärisch uneinholbar, und die Europäer ihre Stärke ausspielen müssen aufgrund ihrer Tradition. Wir wollen verhandeln, wir wollen präventive Diplomatie und nicht präventive Militärschläge machen. Mal sehen, wer es besser kann. Wir haben doch jetzt gerade gesehen, die drei Außenminister waren in Teheran und haben das im Prinzip auf den Weg gebracht. Na, vielleicht braucht Amerika gar nicht den Iran zu schlagen, so wie es geglaubt hat, den Irak schlagen zu müssen. Wollen wir es hoffen. Ich sehe auf die Uhr, unsere Zeit drängt. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Erstens mal, Sie sind jetzt mit der Bahn gekommen. Warum? Das ist doch wundervoll, da kann man unterwegs lesen, außerdem ist es warm. Fahren Sie immer mit der Bahn? Wenn es irgend geht, ja. Lieber als mit dem Flugzeug, lieber als mit dem Auto. Und Abschlussfrage, hat der Egon Bahr noch Hobbys? Wenn ja, welche? Ich hole nach, was ich in Bonn versäumt habe. Ich gehe in Berlin so oft ich kann in die Philharmonie. Aber recht herzlichen Dank, dass Sie da Zeit gefunden haben, und alles, alles Gute.